Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Im Ö1 Hörspiel heute eines der einflussreichsten und so gesehen wichtigsten Dramen der deutschsprachigen Literatur, Georg Büchners Woyzeck. Georg Büchner hat Woyzeck 1836 zeitgleich mit seinem Lustspiel Leons und Lena zu schreiben begonnen. Aber sein Woyzeck blieb Fragment, denn Büchner starb ein Jahr später mit nur 23 Jahren. Woyzeck ist ein soziales Drama. Franz Woyzeck ist ein einfacher Soldat, der von seiner Umwelt physisch und psychisch ausgenützt und gedemütigt wird. Sein Hauptmann quält Woyzeck mit moralischen Vorhaltungen. Marie, seine Geliebte, betrügt ihn mit dem Leiter eines Spielmannszugs, dem Tambourmajor. Und von einem Arzt wird Franz Woyzeck als medizinisches Versuchsobjekt missbraucht. Büchner zeigt an Woyzeck, wie soziale Verhältnisse einen Menschen deformieren können. Weil Büchners Drama so radikal war, wurde es erst im 20. Jahrhundert auf die Bühne gebracht. Der erfahrene Theater- und Hörspielregisseur und Sounddesigner Stefan Weber zeigt uns Woyzeck in einer leeren, postapokalyptischen Welt. Seine radiophonische Darstellung des büchnerschen Woyzeck wurde 2021 mit dem renommierten Primarolic ausgezeichnet. Woyzeck nach Georg Büchner. Hörspiel von Stefan Weber. Es war einmal ein arm Kind und hat kein Vater und keine Mutter, war alles tot und war niemand mehr auf der Welt. Alles tot und es ist hingegangen und hat gärrt Tag und Nacht. Und wie auf die Erd niemand mehr war, wollt's in Himmel gehen. Und der Mond guckte so freundlich an. Und wie es endlich zum Mond kam, war's ein Stück Faulholz. Und da ist es zur Sonn gegangen. Und wie es zur Sonn kam, war's eine verwelkte Sonnenblume. Und wie es zu den Sternen kam, waren's kleine goldene Mücken. Die waren angesteckt, wie der Neuntöter sie auf die Schlehen steckt. Und wie's wieder auf die Erd wollt, war die Erd ein umgestürzter Hafen und war ganz allein. Und da hat sich's hingesetzt und gärt. Und da sitzt es noch und ist ganz allein. Ein guter Mord. Ein echter Mord. Ein schöner Mord. So schön, als man ihn nur verlangen tun kann. Wir haben schon lange so keinen geahmt. Ja. Den Streif da über das Gras hin, wo die Schwämme so nachwachsen, da rollt abends der Kopf. Ich hob ihn einmal einer auf. Er meinte, es wäre ein Igel. 3 Tage und 3 Nächte und er lag auf den Hobelspänen. Es waren die Freimaurer. Ich hab's, die Freimaurer. Still. Saßen dort 2 Hasen, fraßen ab das grüne, grüne Gras. Still. Es geht was. Fraßen ab das grüne, grüne Gras. Bis auf den Rasen. Es geht hinter mir. Unter mir. Hörst? Alles hohl da unten. Die Freimaurer. Es ist kurios still. Man möchte den Atem halten. Red was. Wie hell. Ein Feuer fährt um den Himmel. Und ein Getös herunter wie Posaunen. Wie es heraufzieht. Hasch. So ziehen die Geigen und die Pfeifen immer zu, was das zischt und wimmert und donnert und geigt. Still. Alles still. Als wäre die Welt tot. Sie trommeln drin. Was ein Weibsbild. Teufel. Zum Fortpflanzen von Kürassierregimentern und zur Zucht von Tambourmajors. Was ein Mann. Wie ein Baum. Wie sie den Kopf dreht. Man meint, das schwarze Haar müsse ihn abwärts ziehen. Wie ein Gewicht. Und Augen. Schwarz. Als ob man in einen Ziehbrunnen oder zu einem Schornstein hinunterguckt. Er steht auf seinen Füßen wie ein Löwe. Soldaten, das sind schöne Bursche. Oh, komm, mein Bub, Christianchen. Bist doch nur ein armes Hurenkind und machst deiner Mutter Freude. Mit deinem unehrlichen Gesicht. Mädel, was fangst du jetzt an? Hast ein Kleinkind und kein Mann. Hey, was frag ich danach? Sing ich die ganze Nacht? Hey, oh, Bobby, oh, mein Bubi, oh, hey. Gib mir kein Mensch nix dazu. Bist du's, Franz? Komm rein. Kann nicht. Muss zum Verlies. Deine Augen glänzen. Marie, es war wieder was. Viel. Steht nicht geschrieben. Und sieh, da ging ein Rauch vom Land wie der Rauch vom Ofen. Ich bin viel auf der Spur. Es ist hinter mir gegangen. Bis vor die Stadt. Ich muss fort. Franz? Heute Abend auf die Messe. Ich hab wieder was gespart. Nicht angesehen. Er schnappt noch über mit den Gedanken. Was bist du so still, Bub? Christianchen, fürcht's dich. Es wird so dunkel. Man meint, man wär blind. Sonst scheint doch die Laterne herein. Ich halt's nicht aus. Und mach die Wege knickknack, schlafe wohl, mein lieber Dicksack. Lichter. Auf der Welt ist kein Bestand. Wir müssen alle sterben. Das ist uns wohl bekannt. Was ein Abend. Sehen Sie die Fortschritte der Zivilisation. Alles schreitet fort. Ein Pferd, ein Aff, ein Kanarienvogel. Der Aff ist schon ein Soldat. Hat ein Säbel. Es ist noch nicht viel. Unterste Stufe vom menschlichen Geschlecht. Die Repräsentation anfangen. Man macht Anfang von Anfang. Es wird sogleich sein, das Commencement von Commencement. Hey, Marie, soll ich dich tragen? Das ist ein Weibsbett. Buckt 7 Paar lederne Hosen durch. Fort. Hinterdrein. Was eine Welt. Sehen Sie jetzt die doppelte Raison. Das ist Physiognomik. Ja, das ist kein viehdummes Individuum. Das ist eine Person. Ein Mensch. Ein tierischer Mensch und doch ein Vieh. Eine Bet. So beschäme die Sozietät. Sehen Sie, das Vieh ist noch Natur, unverdorbene Natur. Lernen Sie bei ihm. Fragen Sie den Arzt, fragen Sie mich. Es ist höchst schädlich. Das hat geheißen, Mensch, sei natürlich. Du bist geschaffen, Staub, Sand, Dreck. Willst du mehr sein als Staub, Sand, Dreck? Sehen Sie was Vernunft. Es kann rechnen und kann doch nicht an den Fingern herzählen, warum. Kann sich nur nicht ausdrücken, nur nicht explizieren. Ist ein verwandter Mensch. Welt. Schöne Welt. Ein köstlich Weibsbild. Die hat Schenkel und alles. Und so fest. Fort. Immer zu. Hinten drein. Mann! War es nicht von einem Messer? Von was hat mir doch heute Nacht geträumt? Was man doch närrische Träume hat. Was die Steine glänzen. Was sind's für? Was hat er gesagt? Sch, Schlafbub. Drück die Augen zu. Feste. Noch fester. Bleib so still oder erhol dich. Es ist gewiss Gold. Unser Eins hat nur ein Eckchen in der Welt und ein Stückchen Spiegel. Und doch habe ich einen so roten Mund als die großen Madammen mit ihren Spiegeln von oben bis unten und ihren schönen Herren, die ihnen die Hände küssen. Still, Bub, die Augen zu. Das Schlafengelchen, wie es an der Wand läuft. Die Augen zu. Oder es sieht dir hinein, dass du blind wirst. Was hast du so mit den Händen an den Ohren? Nix. Unter deinen Fingern glänzt's, ja? Ein Ohrringlein. Hab's gefunden? Ich habe schon noch nichts gefunden. 2 auf einmal. Bin ich ein Mensch? Es ist gut, Marie. Was der Bub schläft. Die hellen Tropfen stehen ihm auf der Stirn. Alles Arbeit unter der Sonne. Sogar Schweiß im Schlaf. Wir arme Leute. Da ist wieder Geld, Marie. Die Löhnung. Und was von meinem Hauptmann? Gott vergelt's, Franz. Ich bin doch ein schlecht Mensch. Ich könnte mich erstechen. Was, Welt? Geht doch. Alles zum Teufel. Mann und Weib. Langsam, Wojtek, langsam. Eins nach dem anderen. Er macht mir ganz schwindelig. Was soll ich dann mit den 10 Minuten anfangen, an die er heute zu früh fertig wird? Wojtek, bedenke ihr, er hat noch seine schönen 30 Jahre zu leben. 30 Jahre. Macht 360 Monate und Tage, Stunden, Minuten. Was will er denn mit der ungeheuren Zeit all anfangen? Teile er sich ein, Wojtek. Rasieren tut er gut. Jawohl, Herr Hauptmann. Es wird mir ganz Angst um die Welt, wenn ich an die Ewigkeit denke. Beschäftigung, Wojtek, Beschäftigung. Ewig. Das ist ewig. Das ist ewig. Das siehst du ein? Nun ist es aber wieder nicht ewig. Und das ist ein Augenblick, ja? Ein Augenblick. Ach, Wojtek, erschaudert mich, wenn ich denke, dass sich die Welt in einem Tag herumdreht. Was eine Zeitverschwendung. Wo soll das hinaus? Wojtek, ich kann kein Mühlrad mehr sehen oder ich werde melancholisch. Jawohl, Herr Hauptmann. Wojtek, sieht immer so verhetzt aus. Ein guter Mensch tut das nicht. Ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat. Na, rede doch was, Wojtek. Was ist heute für Wetter? Schlimm, Herr Hauptmann, schlimm. Wind. Ah, ich spüre es schon. Es ist so was Geschwindes draußen. So ein Wind macht mir den Effekt wie eine Maus. Ich glaube, wir haben sowas aus Süd-Nord. Jawohl, Herr Hauptmann. Süd-Nord. Jawohl, Herr Hauptmann. Oh, er ist dumm. Ganz abscheulich dumm. Wojtek, er ist ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Aber, Wojtek, er hat keine Moral. Moral, das ist, wenn man moralisch ist. Versteht er? Jawohl, Herr Hauptmann. Marie. Geh einmal vor dich hin. Über die Brust wie ein Stier. Und dein Bart wie ein Löw. So ist keiner. Ich bin stolz vor allen Weibern. Wenn ich am Sonntag erst den großen Federbusch hab und die weißen Handschuhe, Donnerwetter, der Prinz sagt immer, Mensch, er ist ein Kerl. Ach, was? Mann. Und du bist auch ein Weibsbild. Mensch. Sapperment. Mann. Wir wollen eine Zucht von Tambourmajors anlegen. Hm? Lass mich. Wildtier. Ich rühre mich an. Sieht dir der Teufel aus den Augen? Meinetwegen. Es ist alles eins. Moral? Morales ist ein gutes Wort. Er hat ein Kind ohne den Segen der Kirche, wie unser hochehrwürdiger Herr Garnisonsprediger sagt. Ohne den Segen der Kirche. Es ist nicht von mir. Herr Hauptmann, der liebe Gott wird den armen Wurm nicht drum ansehen, ob das Amen drüber gesagt ist, ehe er gemacht wurde. Der Herr sprach, lasse die Kindlein zu mir kommen. Was sagt er da? Was ist das für eine kuriose Antwort? Er macht mich ganz konfus mit seiner Antwort. Wenn ich sag er, also meine ich ihn. Ihn. Wir arme Leute. Sehen Sie, Herr Hauptmann, Geld. Geld. Wer kein Geld hat, da setzt einmal einer seinesgleichen auf die Moral in der Welt. Man hat auch sein Fleisch und Blut. Unser Eins ist doch einmal unselig in der und in der anderen Welt. Ich glaube, wenn wir in den Himmel kämen, so müssten wir Donnern helfen. Er hat keine Tugend. Er ist kein tugendhafter Mensch. Fleisch und Blut. Wenn ich am Fenster lieg, wenn es geregnet hat und den weißen Strümpfen so nachsehe, wie sie über die Gassen springen, verdammt, Wojciech, da kommt mir die Liebe. Ich habe auch Fleisch und Blut, aber Wojciech, die Tugend. Die Tugend. Wie sollte ich dann die Zeit herumbringen? Ich sag mir immer, du bist ein tugendhafter Mensch. Ein guter Mensch. Ja. Ein guter Mensch. Ja, Herr Hauptmann. Die Tugend. Ich hab's noch nicht so aus. Sehen Sie, wir gemeinen Leute, das hat keine Tugend. Es kommt einem nur so die Natur. Aber wenn ich ein Herr wär und hätte einen Hut und eine Uhr und ein Anglais und könnt vornehm reden. Ich wollte schon tugendhaft sein. Es muss was Schönes sein um die Tugend, Herr Hauptmann. Gut, Wojciech. Du bist ein guter Mensch, ein guter Mensch. Aber du denkst zu viel, das zehrt. Du siehst immer so verhetzt aus. Der Diskurs hat mich ganz angegriffen. Geh jetzt und renn nicht so. Langsam, hübsch langsam die Straße hinunter. Ich sehe nichts. Ich sehe nicht. Man müsst sehen. Man müsst greifen können mit Fäusten. Was hast du, Franz? Du bist hirnwütig. Eine Sünde. So dick und so breit. Es stinkt, dass man die Engelchen zum Himmel hinausräuchern könnte. Du hast einen roten Mund, Marie, keine Blase drauf. Adieu. Marie, du bist so schön wie die Sünde. Kann die Todsünde so schön sein? Franz, du rätst im Fieber. Hat er da gelegen? So. Dieweil der Tag lang und die Welt alt ist, können viele Menschen an einem Platz stehen, liegen, einer nach dem anderen. Marie. Man kann viel sehen, wenn man zwei Augen hat und man nicht blind ist und die Sonne scheint. Ich habe ihn gesehen. Und wenn auch. Marie. Rühr mich nicht an. Ich hätte lieber ein Messer in den Leib als deine Hand auf meiner. Mein Vater hat mich nicht angreifen gewagt, wie ich 10 Jahre alt war, wenn ich ihn ansah. Es müsste was an dir sein. Jeder Mensch ist ein Abgrund. Es schwindelt einem, wenn man hinabsieht. Sie geht wie die Unschuld. Und ist kein Bild. Betrug in seinem Munde erfunden. Herrgott. Was erlebe ich, Wojciech? Ein Mann von Wort. Was denn, Herr Doktor? Ich hab's gesehen, Wojciech. Er hat auf die Straße gepisst, an die Wand gepisst, wie ein Hund. Hat er mir Frösch gefangen? Hat er Laich? Keinen Süßwasserpolypen? Keine Hydra, Veritillien, Kristallen? Stoß er mir nicht ans Mikroskop? Ich habe eben den linken Backzahn von einem Infusionstier darunter. Ich sprenge es in die Luft, alle miteinander. Wojciech, keine Spinneneier, keine Kröten, aber an die Wand gepisst. Ich hab's gesehen, Wojciech. Und doch 2 Groschen täglich. Wojciech, das ist schlecht. Die Welt wird schlecht, sehr schlecht. Aber Herr Doktor, wenn einem die Natur kommt... Die Natur kommt, die Natur kommt. Die Natur. Hab ich nicht nachgewiesen, dass der Musculus constrictor vesicae dem Willen unterworfen ist? Die Natur. Wojciech, der Mensch ist frei. In dem Menschen verklärt sich die Individualität zur Freiheit. Den Harn nicht halten können. Hat er schon seine Erbsen gegessen, Wojciech? Es gibt eine Revolution in der Wissenschaft. Ich sprenge sie in die Luft. Harnstoff 0,10. Salzsaures Ammonium, Hyperoxidul. Wojciech, muss er nicht wieder pissen? Gehe einmal hinein und probiere es. Wie es glänzt. Du sollst nicht. Ich kann nicht, Herr Doktor. Aber auf die Wand pissen. Ich hab schriftlich den Akkord, das Protokoll in der Hand. Ich hab's gesehen, mit diesen Augen gesehen. Ich streckte gerade die Nase zum Fenster hinaus und ließ die Sonnenstrahlen hineinfallen, um das Niesen zu beobachten. Nein, Wojciech, ich ärgere mich nicht. Ärger ist ungesund, ist unwissenschaftlich. Ich bin ruhig, ganz ruhig. Mein Puls hat seine gewöhnlichen 60. Und ich sag's ihm mit der größten Kaltblütigkeit. Behüte, wer wird sich über einen Menschen ärgern? Einen Menschen. Wenn es noch ein Bakterium wäre, das einem krepiert. Aber er hätte doch nicht an die Wand pissen sollen. Sehen Sie, Herr Doktor, manchmal hat man so einen Charakter, so eine Struktur. Aber mit der Natur ist's was anderes. Sehen Sie, mit der Natur, das ist so was wie, soll ich doch sagen, zum Beispiel, wenn die Welt so finster wird, dass man mit den Händen an ihr herumtappen muss, dass man meint, sie verrinnt wie Spinnweb. Das ist, wenn etwas ist und doch nicht ist. Wenn alles dunkel ist und nur noch ein roter Schein im Westen, wie von einer Esse. Wojciech, er philosophiert wieder. Kerl, er tastet mit seinen Füßen herum wie mit Spinnenfüßen. Haben Sie schon was von der doppelten Natur gesehen? Wenn die Sonne in Mittag steht und es ist, als ging die Welt im Feuer auf, hat schon eine fürchterliche Stimme zu mir geredet. Wojciech, Er hat eine Aberratio. Die Schwemme. Herr Doktor, da, da steckt's. Haben Sie schon gesehen, in was für Figuren die Schwämme auf dem Boden wachsen? Wer das lesen könnte... Holzeck, er kriegt Zulage. Er hat die schönste Aberratio. Mentalis partialis der zweiten Spezies. Sehr schön ausgeprägt. 3 Groschen. Zweiter Spezies fixe Idee mit allgemein vernünftigem Zustand. Er tut noch alles wie sonst. Rasiert seinen Hauptmann, tut seinen Dienst. Jawohl. Isst seine Erbsen. Immer ordentlich, Herr Doktor. Das Geld für die Menage kriegt meine Frau. Er ist ein interessanter Kasus. Ja, Wolzeck, er kriegt Zulage. Er bekommt 1 Groschen Zulage die Woche. Meine Theorie. Meine neue Theorie. Kühn. Ewig jugendlich. Wolzeck, ich werde unsterblich. Herr Doktor, erlauben Sie, dass ich ein Menschenleben rette. Sie schießen, Herr Doktor. Ich bin so schwermütig. Ich habe sowas Schwärmerisches. Ich muss immer weinen, wenn ich meinen Rock an der Wand hängen sehe. Da hängt er. Aufgedunsen, fett, dicker Hals, apoplektische Konstitution. Ja, Herr Hauptmann, Sie können eine Apoplexia cerebralis kriegen. Sie können sie aber vielleicht auch nur auf der einen Seite bekommen und dann auf der einen gelähmt sein. Aber Sie können im besten Fall geistig gelähmt werden und nur fortvegetieren. Das sind so ungefähr Ihre Aussichten auf die nächsten 4 Wochen. Herr Doktor, erschrecken Sie mich nicht. Es sind schon Leute am Schreck gestorben. Am bloßen hellen Schreck. Ich kann Sie versichern, dass Sie einen von den interessanten Fällen abgeben. Und wenn Gott will, dass Ihre Zunge zum Teil gelähmt wird, so machen wir die unsterblichsten Experimente. Ich sehe schon die Leute mit den Zitronen in den Händen. Aber Sie werden sagen, er war ein guter Mensch, ein guter Mensch. Das ist Hohlkopf. Das ist Einfalt. Ich empfehle mich, geehrtester Herr Exerzierzagel. Gleichfalls. Bester Herr Sargnagel. Ich bin ein lebendiges Skelett. Ja, die ganze Menschheit studiert an mir. Was ist der Mensch? Knochen. Staub. Sand. Dreck. Was ist die Natur? Staub, Sand. Dreck. Aber die dummen Menschen, die dummen Menschen. Wir müssen Freunde sein. Wenn ich keine Courage hätte, gäbe es keine Wissenschaft, keine Natur, keine Amputation, Exartikulation. Was ist das, mein Arm, Fleisch, Knochen, Adern? Was ist das, Dreck? Worin steckt's? Im Dreck? Lass ich den Arm so abschneiden? Nein, der Mensch ist egoistisch. Aber Haut schießt, sticht hinein. So, jetzt. Wir müssen Freunde sein. Ich bin gerührt. Sieh, ich wollte unsere Nasen wären 2 Bouteillen und wir könnten sie uns einander in die Hals gießen. Ach, was die Welt schön ist. Freund, mein Freund, die Welt. Hey, Wojciech! Was hetzt er sich so an mir vorbei? Bleib doch! Wojciech, er läuft ja wie ein offenes Rasiermesser durch die Welt. Man schneidet sich an ihm. Er läuft, als hätte ein Regiment bärtiger Kosaken zu rasieren und würde gehängt über dem letzten Haar nach einer Viertelstunde. Hat er noch nicht ein Haar aus einem Bart in seiner Schüssel gefunden? Er versteht mich doch. Ein Haar von einem Menschen vom Bart eines Sapeur, eines Unteroffizier, eines Tambour-Major? Hey, Wojciech. Aber er hat eine brave Frau. Die hat Schenkel und alles. Und so fest geht ihm nicht wie anderen. Wenn er sich eilt und um die Ecke geht, so kann er vielleicht noch auf paar Lippen eins finden. Ein paar Lippen, Wojciech. Ich habe wieder die Liebe gefühlt. Wojciech. Kerl. Er ist ja kreideweiß. Hab sonst nichts auf der Welt. Herr Hauptmann, wenn Sie Spaß machen. Er ersticht mich mit seinen Augen. Die Erde ist höllenheiß. Mir eiskalt. Eiskalt. Die Hölle ist kalt. Wollen wir wetten? Unmöglich, Mensch. Mensch. Gesichtsmuskeln starr, gespannt, zuweilen hüpfend, Haltung aufgerichtet, gespannt. Ich gehe. Es ist viel möglich. Der Mensch, es ist viel möglich. Wir haben schön Wetter, sehen Sie. So einen schönen, festen, grauen Himmel. Man könnte Lust bekommen, einen Kloben hineinzuschlagen und sich daran zu hängen. Nur wegen des Gedankenstrichels zwischen Ja und Nein. Ja und Nein. Herr Hauptmann, Ja und Nein? Ist das Nein am Ja? Oder das Ja am Nein schuld? Phänomen, Wojciech! Zulage! Das habe ich nicht gern. Ich bin bloß in Krieg gegangen, um mich meiner Liebe zum Leben zu befestigen. Von der Angst zur Angst, von da zum Krieg, von da zur Courage. Wie man so zu Gedanken kommt, ist grotesk. Grotesk! Ein guter Mensch ist dankbar und hat sein Leben lieb. Ein guter Mensch hat keine Courage nicht. Nein, ein guter Mensch hat keine Courage nicht. Ein Hundsfott hat Courage. Hehe. Herr Doktor, ich hab's zittern. Eieiei, schön, Wojciech. Sehen Sie, der Mensch, seit einem Vierteljahr ist er nichts als Erbsen. Bemerkten Sie die Wirkung? Fühlen Sie einmal, was ein ungleicher Puls. Da, und die Augen. Herr Doktor, es wird mir dunkel. Courage, Wojciech. Noch ein paar Tage und dann ist's fertig. Apropos, Wojciech, beweg doch einmal die Ohren. Ich habe es Ihnen schon zeigen wollen. Zwei Muskeln sind bei ihm tätig. Hallo, frisch. Ach, Herr Doktor. Wojciech, soll ich dir die Ohren bewegen? Willst du es machen wie die Katze? So, das sind so Übergänge zum Esel. Häufig auch infolge weiblicher Erziehung. Und die Muttersprache. Wie viel Haare hat dir deine Mutter zum Andenken schon ausgerissen aus Zärtlichkeit? Sie sind dir ja ganz dünn geworden seit ein paar Tagen. Ja, die Erbsen. Ich hab's zittern. Gesetzen hat ne brave Magd. Sie sitzt im Garten Tag und Nacht. Sie sitzt in ihrem Garten. Schön Wetter. Sonntag, Sonnenwetter. Und Musik vor der Stadt. Weibsbilder. Die Menschen dämpfen. Das geht. Tanz. Sie tanzen. Im Rössel und im Sternen. Tanz. Tanz. Meinetwegen. Sie sitzt in ihrem Garten, bis das Glöcklein 12 schlägt und passt auf die Soldaten. Es dreht sich mir vor den Augen, was sie heiße Hände haben. Ich muss fort. Ich muss hinaus. Immer so. Es ist zu heiß. Da heiß. Immer zu. Soll ich dir aus Freundschaft ein Loch in die Natur machen? Verdammt. Immer zu. Ich will ein Loch in die Natur machen. Ich bin auch ein Kerl. Ein Jäger aus der Pfalz ritt einst durch einen grünen Wald. Halli, hallo, gar lustig ist die Jägerei, all hier auf grüner Hai. Das Jagen ist mein Freud. Immer zu. Vergiss mein nicht. Wie ist diese Welt so schön? Immer zu. Ich muss ein Regenfass voll kreinen. Dreht euch, wälzt euch. Warum bläst Gott nicht die Sonne aus, dass alles in Unzucht sich übereinander wälzt? Mann und Weib, Mensch und Vieh, tut's am hellen Tag, tut's einem auf den Händen wie die Mücken. Das Weib ist heiß, heiß, immer zu, der Kerl, wie er an ihr herumtappt, an ihrem Leib, er rührt sie an. Aber wahrlich, ich sage euch, von was hätte der Landmann, der Arzt leben sollen, wenn Gott den Menschen nicht geschaffen hätte? Von was hätte der Schneider leben sollen, wenn er dem Menschen nicht die Empfindung der Scham eingepflanzt? Von was der Soldat, wenn er ihn nicht mit dem Bedürfnis, sich totzuschlagen, ausgerüstet hätte? Darum zweifelt nicht. Ja, es ist lieblich und fein, aber alles Irdische ist eitel. Selbst das Geld geht in Verwesung über. Zum Beschluss, meine geliebten Zuhörer, lasst uns noch übers Kreuz pissen, damit ein Jud stirbt. Immer zu. Stillmusik. Hey, was? Was sagt ihr? Lauter. Stich die Zickwolfin. Hörst du noch? Sagt der Wind auch. Hörst immer, immer zu. Stich, tot. Tot. Ich kann nicht schlafen. Wenn ich die Augen zumach, dreht sich's immer und ich höre die Geigen immer zu, immer zu. Und dann spricht's aus der Wand. Es zieht mir zwischen den Augen wie ein Messer. Schnaps trinken und Pulver drein. Das schneit das Fieber. Wie es glitzert. Ich muss das Ding haben. Ich bin ein Mann. Ein Mann, sage ich. Wer will was? Wer kein besoffener Herrgott ist, der lass ich von mir. Ich will ihm die Nase ins Arschloch prügeln. Ich will. Da, Kerl, sauf. Der Mann muss saufen. Ich wollt, die Welt wär Schnaps. Schnaps. Soll ich dir die Zunge aus dem Hals ziehen und sie um den Leib herumwickeln? Soll ich dir noch so viel Atem lassen als ein Adweiberfurz? Soll ich? Der Kerl soll dunkelblau pfeifen. Brandewein, das ist mein Leben. Brandwein gibt Courage. Eins nach dem anderen. Herr Major. Wie das glitzert. Was kostet das Messer? Das kann mehr als Brot schneiden. Und ist kein Betrug in seinem Munde erfunden. Herrgott, Herrgott, sieh mich nicht an. Aber die Pharisäer brachten ein Weib zu ihm, im Ehebruche begriffen, und stelleten sie ins Mittel dar. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Oh Gott, ich kann nicht. Herrgott, gib mir nur so viel, dass ich beten kann. Das Kind gibt mir einen Stich ins Herz. Fort, das brüht sich in der Sonne. Der Franz ist nicht gekommen. Gestern nicht. Heute nicht. Es wird heiß hier. Und trat hinein zu seinen Füßen und weinete und fing an, seine Füße zu netzen, mit Tränen, mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbete sie mit Salben. Als Tod, Heiland. Heiland, ich möchte dir die Füße salben. Das Kreuz ist meiner Schwester und das Ringlein. Ich habe auch noch einen Heiligen, zwei Herzen und schön Gold. Es lag in meiner Mutter Bibel. Und da steht, Leiden sei all mein Gewinst, Leiden sei mein Gottesdienst. Herr, wie dein Leib war rot und wund, so lass mein Herz sein aller Stunde. Meine Mutter fühlt nur noch, wenn ihr die Sonne auf die Hände scheint. Das tut nix. Friedrich Johann Franz Wojtek, geschworener Füsilier, 2. Regiment, 2. Bataillon, 4. Kompanie, geboren Mariä Verkündigung. Ich bin heute, den 20. Juli, alt 30 Jahre, 7 Monat und 12 Tage. Wann der Schreiner die Hobelspähen hobelt, es weiß niemand, wer seinen Kopf drauflegen wird. Marie. Was ist? Marie. Wir wollen gehen. Es ist Zeit. Wo hinaus? Weiß ich's. Also, dort hinaus ist die Stadt. Sie ist finster. Du sollst noch bleiben. Komm. Setz dich. Aber ich muss fort. Du würdest dir die Füße nicht wund laufen. Wie bist du denn auch? Weißt du auch, wie lange es jetzt ist, Marie? Um Pfingsten 2 Jahre. Weißt du auch, wie lange es noch sein wird? Ich muss vor der Nachttau fällt. Friert's dich, Margarete. Und doch bist du warm, was du heiße Lippen hast. Heiß. Heißer Hurenatem. Und doch möchte ich den Himmel geben, sie noch einmal zu küssen. Sterben. Und wenn man kalt ist, so friert man nicht mehr. Du wirst vom Morgentau nicht frieren. Was sagst du? Nix. Was der Mond rot aufgeht, wie ein blutig Eisen. Was hast du vor? Franz, du bist so blass. Franz, halt, um Himmels Willen. Marie. Ha, Marie. Still. Alles still. Was bist du so bleich, Marie? Was hast du eine rote Schnur um den Hals? Bei wem hast du das Halsband verdient? Mit deiner Sünde. Du warst schwarz davon. Schwarz. Hab ich dich jetzt gebleicht? Was hängen deine schwarzen Haare so wild? Hast du deine Zöpfe heute nicht geflochten? Da liegt was. Kalt. Nass. Stille. Weg von dem Platz. Das Messer. Das Messer. Hab ich's. So. Leute. Dort. Da hinunter. Es taucht in das dunkle Wasser wie Stein. Der Mond ist wie ein blutig Eisen. Will denn die ganze Welt es ausplaudern? Bah, was wollt ihr? Was geht's euch an? Meint ihr, ich hätte jemand umgebracht? Bin ich Mörder? Was gafft ihr? Guckt euch selbst an. Ein guter Mord. Ein echter Mord. Ein schöner Mord. So schön, als man ihn nur verlangen tun kann. Wir haben schon lange so keinen gehabt. Christian, Herrgott, Christianchen, du bekommst den Reuter. Sassa, raha, hopp, hopp, rass. Wojciech, nach Georg Büchner. Hörspielfassung Stefan Weber. Wojciech, Markus Meyer. Marie, Katrin Turm. Hauptmann Matthias Franz Stein. Doktor Wolfgang Hübsch. Tambourmajor Matthias Mamedow. Aufnahme, Klangdesign und Regie Stefan Weber. Dramaturgie Philipp Scheiner. Eine Autorenproduktion im Auftrag von Ö1